den Straßen vernebelt die Sicht. Nur beißender Rauch, kein Sturm und kein Licht. Gebäude in Trümmern und der Pöbel tanzt. Die letzten Bullen haben sich schon lange verschanzt. Geplünderte Läden, zersplittertes Glas, Gestank auf den Plätzen nach Benzin und Gas. Marodierende Horden, brutale Gewalt, geflatterte Leichen auf dem Asphalt. Und eure heile Welt wird untergehen.